Hey Jürgen, sag mal, hast du auch mal einen vorbereitet? Aber sicherlich, Dominik. Da Na freu sowas. Ich freue mich so. Da höre ich, der Philipp, ja auch mit zu. Da hast du ja 10 Hinweise, die du uns gibst, damit wir erraten können, wer das ist. Und zu Hause können die Zuhörer auch mitraten. Und Zuhörerinnen ebenfalls. So, und vor allem kann ich jetzt endlich mal die dummen Sprüche reißen und kann ja sagen, also ey, das ist so mega leicht, ne? Dass wenn ihr nicht beim dritten wisst, dann bin ich schwer enttäuscht. Ist es Kurt Cobain? Nein. Meine 1936 gegründete Stiftung kümmert sich international um das Gemeinwohl der Menschen. Sind wir schon bei Hinweis Nummer 2. 1938 wurde ich mit dem Adlerschild des Deutschen Reiches ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die ein Ausländer während der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus erhalten konnte. Mutter Teresa. Der Orden wurde von einer persönlichen Glückwunschnachricht Adolf Hitlers begleitet. Nein, nicht Mutter Teresa. Okay. Winston Churchill. Nein. Fast. Lasst mich doch an euren Gedanken teilen. Nein, ist noch zu früh. Welche Gedanken? 53 Jahre lang war ich Mitglied bei den Freimaurern. Dort erreichte ich den Rang des Meisters. Also es ist kein Deutscher. Glaube ich jetzt mal eher nicht. Naja, weil der weil gesagt, Ausländer. Aus deutscher Sicht. Mussolini. Ist ein Ausländer, ja, das stimmt. Ja. Ist es aber offensichtlich nicht. Nein, ist nicht Mussolini. War der Freimaurer? Keine Ahnung. Schöne Vorstellung. Kannst du das Gegenteil beweisen? Schöne Vorstellung. Vor allem in diesem Podcast immer mega gute Idee. Kannst du das Gegenteil beweisen? Auf Arbeit haben wir ein australisches Team. Und einer unserer Vertriebler konnte an irgendeinem Meeting nicht teilnehmen, weil er geschrieben hat, da hat er Freimaurertreffen. Ja. Und ich habe ihn halt geantwortet, ja, der war super, der Witz. Und dann habe ich rausgefunden, dass der wirklich bei den Freimaurern ist. Ich kann dir sagen, wo die in Fürth hier ihre Loge haben. Ja, das war, also. Ich weiß auch, wo die ist. Die Theatergruppe, vom Joey. Ich spiele, hat auch schon mal für die Freimaurer gespielt. Du verkehrst in höchsten Kreisen. Da war ich nicht mit bei in dem Fall. Ich habe immer die Simpsons-Folge vor Augen, wo der Klempner kommt und alle schon unter Wasser stehen. Wie sie den geheimen Freimaurer. Die Steinmetze. Die Steinmetze. Der Stein der Schande. Zurück zum Thema. In meinem Unternehmen beschäftigte ich einen ehemaligen Boxer als Chef der inneren Sicherheit. Der Ex-Boxer wohnte in einer eigenen Hütte auf meinem Anwesen und hatte sogar einen eigenen Pool. Mit einem Unterwasserfenster, über das er seine weiblichen Gäste beim Schwimmen zusehen konnte. Widerlich. Und eine eigene Brücke, die im Angriffsfall mit Dynamit gesprengt werden konnte. Wow! Und bemannte Schießscharten an einem Turm. Und ein Flugfeld, über das er im Notfall schnell fliegen konnte. Jetzt hätte ich vorhin vielleicht nochmal aus der Und Geheimgänge. Und Treppen, deren Stufen alle ungleich hoch waren, um es möglichen Aggressoren die Verfolgung möglichst schwer zu machen. Und so weiter und so weiter. Wie episch. Wow. Pablo Escobar. Nee, aber also das ist so absurd. Tony Soprano. Aber das ist ja nicht der Gesuchte, sondern nur sein. Das war jetzt ja nur sein. Ja, gut, aber. Chef der inneren Sicherheit. Ja, gut, aber dann geht man doch davon aus, dass derjenige auch quasi beschützenswert ist. Und ähnliche Sicherheitsvorrichtungen hat. Das wär die geilste Fake-Aussage aller Zeiten, wenn der Typ eigentlich überhaupt nichts mit Gewalt und dergleichen zu tun hätte. Klaus Hipp! Mein Buch, Der internationale Jude, hat, Aussagen in den Nürnberger Prozessen zufolge, junge Deutsche zu Antisemiten gemacht. Ah, oh, fuck, wow. Weiß ich. Das ist jetzt schon ein ziemlich guter Hinweis. Ja, aber hab ich gut. Ihr kommt noch drauf. Hinweis Nummer 6. In Brasilien wollte ich dereinst eine riesige Kautschukplantage betreiben. Ich lockte Arbeiter mit falschen Versprechungen an, es gab Tumulte und nach Jahren fiel die gesamte Ernte Pflanzenschädlingen zum Opfer. Ah, oh Mann, ich werde so kotzen. Der internationale Jude, das weiß ich, das habe ich mal gewusst. Das Leben ist so schwer. 1940 erschien meine Autobiografie Erfolg im Leben, mein Leben und Werk. Okay. Wow, das ist der generischste Titel ever. Das ist einfach gar nichts. Aber schön, dass er zweimal Leben irgendwie untergebracht hat in seinem Titel. Nein? Das nutzt wirklich überhaupt nichts. Tut mir leid. Achter Hinweis. Viele meiner antisemitischen Schriften wurden gar nicht von mir selbst verfasst, jedoch veröffentlichte ich sie als Verleger unter meinem Namen. Und sie fanden in Teilen ihren Weg in die amerikanische Ausgabe von Adolf Hitlers Bestseller Mein Kampf. Leute, redet mit mir. Ihr seid zurück. It's all in your head. Ich kann tote Menschen sehen. Mit Arsen vergiftete Menschen. Jetzt müssen wir uns einfach in so ein Wölkchen nichts auf. Ja. Jetzt kommt der wahrscheinlich beste Hinweis. Nummer? 9. Ich führte in meinem Unternehmen schon früh den 8-Stunden-Tag ein und auch beim Lohn ließ ich mich nicht lumpen. Gewerkschaften hingegen lehnte ich strikt ab. Henry Ford. Wow, was? Ja. Das ist so ein... Diese Details kann ich noch nicht. Ja, das ist so ein kaputter Typ. Wow, okay. Soll ich noch? Ich habe noch einen 10. und einen Bonus, falls ihr dann noch nicht drauf gekommen wärt. Ja, bitte. In Hitlers Büro in der Münchner NSDAP-Parteizentrale hing ein großes Porträt von mir. Er bezeichnete mich als Inspiration und auch Himmler war ein großer Fan. Okay. Ich habe mir noch den Hinweis aufgeschrieben, mit dem ich es auf jeden Fall quasi, da könntest du mich nachts wecken und schütteln und dann käme ich sofort drauf. Mein wohl berühmtestes Zitat. Ja, ich weiß es. Möchtest du es sagen? Ich krieg's ja auch. Dann bitte, Philipp. Nein, ich glaube, ich, also nicht komplett, aber so, du kannst das Auto in allen Farben bestellen, solange es schwarz ist. Genau, jeder Kunde kann seinen Wagen beliebig anstreichen lassen, solange der Wagen nur schwarz ist. Es gibt aber noch ein berühmtes Zitat von ihm, das mir fast das noch besser gefällt. Na, also dann bitte, Dominik. Mit der Werbung? Ich weiß nicht, nee. Also ich glaube, das hat auch er gesagt, so ungefähr, ich gebe, wenn ich $1 für Marketing ausgebe, dann ist 50% davon umsonst, 50 Cent, aber solange ich nicht weiß, welche 50 das sind, gebe ich die ganzen das Dollar kann, aus. Kann sein, dass das auch von ihm ist. Nee, ich meine, dass wenn ich meine Kunden fragen würde, was sie denn für einen Wagen haben wollten. Ah, oder dann was hätten sie, denn, sie was bis heute genau noch Pferdekutschen. Na, dann wollten sie einfach schnellere Pferdekutschen haben. So. Also nach dem Motto, du kannst nicht irgendwie deine Kunden fragen, sondern du musst ihnen entsprechende Innovation liefern. Ah. Den wollte ich einfach mal loswerden. Ich finde den Typ so beachtenswert. Ja. Hammer. Vielen herzlichen Dank für diesen Vorschlag. Und wenn auch ihr einen Vorschlag habt, was wir uns gegenseitig mal vorlesen sollten, schreibt uns eine Mail. Kontakt findet ihr auf der Homepage. Aber natürlich nicht an alle den gleichen Vorschlag gleichzeitig schreiben. Ihr könnt uns aber auch einfach so schreiben. Wir freuen uns auch über iTunes-Rezensionen, Likes auf Facebook und Twitter-Follower. Denn unser bevorstehender Erfolg ist uns noch nicht zu Kopf gestiegen. Noch nicht. Kommt nächste Folge. Ciao.